Okay, turn with me to Luke chapter 22. Schlag bitte auf Lukas 20. We were talking last night. Gestern Abend haben wir gesprochen. After we saw 25 new people become members of our church. Nachdem wir gesehen haben, wie 25 neue Leute Mitglieder von unserer Gemeinde geworden sind. Or recognized as part of our church. Oder anerkannt wurden als mit Teil unserer Gemeinde. I asked people for a raise of hands. How long do you think it would take us to grow to 1,000 people? Ich habe die Leute gebeten, ihre Hand zu heben, was sie meinen, wie lange es dauert, bis wir 1,000 Leute sein werden. 20 years? 20 Jahre. No one raised their hand. Keiner hat die Hand gehoben. 15 years. 15 Jahre. No one raised their hand. Keiner hat die Hand gehoben. 10 years. 10 Jahre. Only one person raised their hand. Nur eine Person hat die Hand gehoben. That was my wife. Das war meine Frau. And I didn't know whether people were thinking 50 or what. Und ich habe nicht gewusst, ob Leute jetzt denken, dass es 50 Jahre and dauert I said, oder under was. 10 years? Und ich habe dann gesagt, unter 10 Jahre. And everyone raised their hand. Und alle almost. Haben ihre Hand gehoben, fast alle. And you know, when we think about church growth, wenn wir über Gemeindewachstum nachdenken, do we think about something selfish or selfless? Denken wir da an etwas Selbstsüchtiges oder an etwas Selbstloses? I know this for sure, as we continue in the Lord's calling. Ich weiß das eine sicher, als während wir vorwärts gehen im Ruf des Herrn, more and more narrow. Wird es immer enger. It will cost you your life. Es wird dir dein Leben kosten. It cost the Lord his life. Es hat dem Herrn sein Leben gekostet. Our salvation. Unsere Errettung. That road got narrower and narrower and narrower. Diese Straße ist immer enger geworden und immer right enger. To Calvary. Bis zu Golgatha. And the same thing happened to Peter. Und dasselbe ist Peter. Where the Lord said to him in John 21. Wie der Herr zu ihm gesagt hat in Johannes 21. When you were younger, wie du jünger warst, you did what you wanted to do. Hast du getan, was du tun wolltest. But when you get older, aber wenn du älter wirst, another will gird you, wird dich ein anderer gürten and take you where you would not want to go. Und dich wohin nehmen, wo du nicht hin möchtest. And the Lord was speaking about his crucifixion upside down in Rome. Und der Herr hat über seine Kreuzigung so seine verkehrte Kreuzigung in Rom gesprochen. When we think about the vision of the church, where we're going. Wenn wir über die Vision der Gemeinde nachdenken, wo wir hingehen. What comes to mind? Was fällt uns dann ein? And this is this message tonight. Und das ist diese Botschaft heute Abend. Let's look at Luke 22 verse 63. Schauen wir auf Lukas 22 Vers 63. Just let this penetrate your heart. Und lass das einfach auf dein Herz einwirken. Now the men who were holding Jesus in custody. Und die Männer, die ihn festhielten, were mocking him. Verspotteten ihn and beating him. Und schlugen ihn. Let that sink in your heart. Lass das auf dein Herz wirken. They were mocking him. Sie haben ihn verspottet and beating him. Und sie schlugen ihn. The carpenter from Galilee. Der Tischler aus Galiläa von Nazareth. Mocking him. Einfach verspottet. Beating him. Geschlagen. Mocking him. Verspottet. Beating him. Geschlagen. Verse 64, and they blindfolded him. Vers 64, und als sie ihn verhüllt hatten, and were asking him, saying, und fragten sie ihn und sprachen, prophesy, weissage, who is the one who hit you? Wer ist es, der dich schlug? And when they were saying many other things against him, and they were saying many other things against him, und vieles, blaspheming. Und vieles andere sagten sie lästernd gegen ihn. Okay, turn to 1 Peter chapter 2. 1. Petrus Kapitel 2. This is from last night. Das ist von gestern Abend. Verse 4. Vers 4. It says, and coming to him as to a living stone, zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein, which has been rejected by men, von Menschen verworfen. I think when we get to heaven and we can go into the eternal archives, ich glaube, wenn wir in den Himmel kommen und dann in die ewigen Archive gehen können, whether it's videos or who knows, MP3s, I don't know, but somehow we'll be able to look. I'm sure there'll be records of what happened. Aber ich bin sicher, dass irgendwie, dass es da Aufzeichnungen geben wird von dem, was passiert ist. And as we look back, Und wenn wir zurückschauen, and we see the rejection of Christ, und wir die Verleumdung, Ablehnung Christi sehen, we will weep and we will weep and we will weep and we will weep. Dann werden wir weinen und weinen und weinen. He was the living stone that was rejected. Er war der lebendige Stein, der verworfen worden ist. And we experience this with our families. Und wir erfahren das mit unseren Familien. We experience this with our friends. Mit unseren Freunden. I lost every friend I had. Ich habe jeden Freund verloren, den ich hatte. When I got saved. Wie ich errettet worden I bin. I shared the gospel with them. Ich habe das Evangelium ihnen and mitgeteilt. Every single one of them thought, Rob has lost his mind. Und jeder einzelne von ihnen hat gedacht, der Rob hat seinen Verstand verloren. And 3 months later I remember sitting at home thinking, und 3 Monate später kann ich mich erinnern, dass ich zu Hause gesessen bin und mir gedacht habe, I don't have one friend in the whole world. Ich habe keinen einzigen Freund in der ganzen Welt. Not one. Keinen einzigen. And then God did a miracle. Und dann hat Gott ein Wunder getan. And I found the body of Christ. Und ich habe den Leib Christi gefunden. Now, look at this verse 4. Schauen wir das an, Vers 4. Coming to him. Zu ihm kommend. This is not the normal word for come. Das ist nicht das normale Wort für kommen. It's the same word in Matthew 4 that described when Satan came to Jesus. Es ist dasselbe Wort in Matthäus 4, das beschreibt, wie Satan zu Jesus gekommen ist. It means to draw near. Es heißt, nahe zu kommen. And Satan drew near und to Satan the Lord. Kam nahe zum Herrn. And he tempted him. Und hat ihn versucht. And we are drawing near to the Lord. Und wir kommen nahe zum Herrn. As to a living stone. Wie zu einem lebendigen Stein. And I was thinking this week. Und ich habe diese Woche gedacht, what John the Baptist said. Was Johannes der Täufer gesagt in hat. John 3:30. In Johannes 3:30. When he saw the Lord, he said, he must increase. Wie er den Herrn gesehen hat, hat er gesagt, er muss wachsen. I must decrease. Und ich muss kleiner werden. And this is our future. Und das ist unsere Zukunft. The Lord must increase in our midst. Der Herr muss wachsen und zunehmen in unserer Mitte. It's all about the Lord. Es geht um den Herrn. In the church service, the presence of the Lord must increase in my heart. Im Gottesdienst muss die Gegenwart Gottes wachsen in meinem Herzen. Increase. Wachsen, zunehmen. This is the word, zunehmen, right? Increase. Zunehmen. An increase. Eine Zunahme. He must increase. Er muss zunehmen. But he was God in the flesh. Aber er war Gott im Fleisch. Yes, but people must become aware of him. Aber die Leute müssen sich seiner bewusst werden. He must increase in the sight of people. Er muss zunehmen in der Ansicht der Menschen. He must be the focal point. Er muss der Fokussierpunkt sein. If the Lord is to increase, we must decrease. Wenn der Herr zunimmt, dann müssen wir abnehmen. But we don't have to be occupied with the decreasing. Aber wir müssen uns nicht beschäftigen mit dem Abnehmen. We just have to be occupied with him increasing. Wir müssen uns einfach mit dem beschäftigen, dass er zunimmt. And it will occur by drawing near to him. Und das wird passieren, wenn wir uns ihm nähern. Now flip over to Hebrews chapter 10. Schlagt auf Hebräer 10. Drawing near to the Lord. Zum Herrn nahe kommen. There's a way to do it. Es gibt da einen Weg, wie man das tun kann. Now that last word, drawing near. Dieses letzte Wort, sich nähern. Was in the continual mode. Das war in diesem kontinuierlichen Modus. Repeated action. Eine immer wiederkehrende Handlung. We are always, always drawing near to the Lord. Wir nähern uns immer wieder und immer wieder dem Herrn. But it's easy to come to church and almost not be conscious of the Lord. Aber es ist leicht, in die Gemeinde zu kommen und fast sich gar nicht des Herrn bewusst zu sein. Right? Come in, go through the motions and leave. Du kommst her, machst alles mit und gehst wieder. But the presence of the Lord must increase. Aber die Gegenwart des Herrn muss zunehmen. A consciousness of it. Eine Bewusstsein davon. Through faith. Durch Glauben. And here it is, Hebrews chapter 10. Und hier ist es Hebräer 10. And verse 22. Vers 22. But let's start with verse 19. Aber fangen wir an bei Vers 19. Therefore, brethren, since we have confidence to enter the holy place by the blood of Jesus. Da wir nun Brüder durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum. By a new and living way. den er uns bereitet hat als einen neuen lebendigen Weg, which is inaugurated for us through the veil that is his flesh. Durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch. Okay, here it comes. Und jetzt kommt. And since we have a great high priest over the house of God. Und einen großen Priester über das Haus Gottes. This is Jesus in heaven right now. Das ist Jesus im Himmel, jetzt in dem Moment. Verse 22. Vers 22. Let us draw near. So lasst uns hinzutreten. Now this is also in the continual sense, in the repeated action. Das ist auch in diesem Modus, in diesem immer wiederkehrenden Handlung. But there's just one difference. Aber es gibt nur einen Unterschied. This is in the subjunctive case. Das in diesem subjunctive. I don't know what it means in German, but the definition is this. Definition ist. It means the action is subject to some kind of condition. Das heißt, die Handlung ist ein Subjekt von einer bestimmten Bedingung. Right? Die Handlung. The action is subjected to some condition. Die Handlung ist abhängig von einer Bedingung. And that condition. Und diese Bedingung. Is the blood of Jesus Christ. Ist das Blut von Jesus Christus. Now let's read it. Und lesen wir das. Let us draw near with a, in my Bible says, a sincere heart. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen. Okay, what Bible are you reading? Elberfelder. Elberfelder. The King James uses the word true heart. In der King James steht sowas wie wahres Herz. But I want you to listen to another verse I'm going to read and you try to tell me what the word true means. Aber ich werde jetzt einen anderen Vers lesen und ihr sagt mir, was das Wort wahr oder wahrhaftig bedeutet. This comes out of the Gospel of John. Think with me. Denkt jetzt mit mir, das kommt aus dem Johannes-Evangelium. Jesus is the true light. Es heißt, dass Jesus ist das wahre Licht, that came into the world. Das in die Welt gekommen ist. True worshippers will worship in spirit and truth. Wahre oder wahrhaftige Anbeter beten in Wahrheit und im Geist an. My Father gives you the true bread. Mein Vater gibt dir das wahre Brot. I want you to think of this word. One commentator said this. Und ich möchte, dass ihr über dieses Wort nachdenkt. Und ein Kommentator sagt Folgendes. It is the word real. Es ist das Wort real. Jesus is the real bread. Jesus ist das reale oder das wirkliche Brot. He is the real light. Er ist das wirkliche, das reale the Licht. The real worshippers. Das, die realen Anbeter. Will worship in spirit and truth. Beten im Geist und in der Wahrheit an. Now watch this and we'll switch gears. Schaut euch das an und wir werden dann die Gänge wechseln. Let us continually draw near. Lasst uns fortwährend hinzutreten. This is how Christ will increase in our midst. So wird Christus in unserer Mitte anwachsen. He will increase as we draw near to him. Er wird zunehmen, während wir zu ihm hinzutreten. With a real heart. Mit einem wahrhaftigen Herzen. A real heart. Einem echten, einem wahrhaftigen Herzen. That means you come with your, with who you really are. Das heißt, du kommst mit dem, wer du wirklich bist. That's the real you. Das wirkliche, das echte du. And here's the catch. Und jetzt kommt das. Here's the key. Da ist der Schlüssel. It's not who you think you are. Es ist nicht das, wer du glaubst, dass du bist. It's who God thinks you are. Sondern wer Gott glaubt, dass du bist. Come with the real you. Komm mit dem echten du. Come with the real heart. Komm mit dem echten Herzen. And this real you. Und dieses echte du. Come with a true heart. Watch this in full assurance of faith. Komm mit einem echten Herzen in der vollen Zuversicht des Glaubens. Follow me and I'm gonna just und folgt mir jetzt. Take off with this. Und ich werde jetzt da abheben damit. Full assurance. Voller Gewissheit. We can come to Jesus. Wir können zu Jesus kommen. We can draw near to him with full assurance. Wir können zu ihm hinzutreten mit voller Gewissheit. This can only occur. Das kann nur passieren. Through the blood of Christ cleansing my conscience. Dadurch, dass das Blut Christi mein Gewissen reinigt. Now my dad was a kind of a funny guy. Mein Vater war ein bisschen ein lustiger Mann. Sometimes when I make jokes, my wife calls me Alois. Manchmal, wenn ich Witze mache, dann nennt mich meine Frau Alois. My dad's name was Alois. Weil der Name meines Vaters war Alois. And she says, "Okay, Alois." Sie sagt, okay, Alois. Sometimes I can't find my keys. Manchmal finde ich meine Schlüssel nicht. And I say, where's my keys? I've got to go. Where's my keys? Und ich sage, wo sind meine Schlüssel? Ich muss jetzt schon gehen. Wo sind meine Schlüssel? I can't find my keys anywhere. Ich finde meine Schlüssel nirgends. And I'm looking and looking and looking. Und ich schaue und ich schaue und ich schaue. And I'm looking and looking. Und suche weiter. And finally I go, I can't find my keys anywhere. Und dann sage ich schließlich, ich finde meine Schlüssel einfach nirgends. And then I go like this. Und dann greife ich so hin. I'll just take these. Ah, ich nehme einfach die. And she says, okay, Alois. Und sie sagt, okay, Alois. One time I was working in New York City with my dad. Einmal habe ich in New York mit meinem Vater gearbeitet. For this rich guy. Für diesen reichen Mann. My dad put these beautiful shelves up in his study. Mein Vater hat diese schönen Regale aufgebaut in seiner, in seinem Studierzimmer. And the guy walks in. Und der Mann kommt herein. And he says, er sagt, Al, is this gonna hold? Wird das auch halten? My books? Meine Bücher? My dad says, mein Vater sagt, I don't know. Weiß ich nicht. So he takes his shoes off. Also nimmt er seine, zieht er seine Schuhe and he climbs up the shelves und klettert diese Regale hinauf ceiling, bis zum Plafond. He grabs them and starts shaking them und sie, er nimmt sie und fängt an, an denen zu rütteln. And says, I'm not sure. Und er sagt, ich bin nicht sicher. And the guy looks and says, okay. Und der Mann schaut und sagt, okay. The same guy came in, derselbe Mann kommt dann herein and he says to my dad, und sagt zu meinem Vater, Are these shelves straight, Al? Sind diese Regale auch gerade, Al? My father looks and he says, mein Vater schaut und sagt, they look straight to me. Schaut, für mich schaut's gerade aus. He says, Robert. Und er sagt, Robert, is there a level here anywhere? Gibt's da irgendwo so eine Wasserwaage? Did we leave it in the car? Haben wir das im Auto gelassen? He knows we didn't leave it in the car, you know. Er weiß genau, dass wir es nicht im Auto gelassen haben. He says, did we leave it in the car? Haben wir es im Auto gelassen? No, Dad, it's right here. Sagt, nein, Vater, das ist da. He says, oh, here. He says, take this water, take this level and just check it. Und er sagt zu mir, nimm diese Wasserwaage und schau einfach nach. To the owner. Also zum Besitzer sagt er das. Er soll nachschauen mit der Wasserwaage. And the guy puts it up there. Der Mann legt es dorthin. He says, er sagt, it's perfect. Es ist perfekt. My dad says, mein Vater that's sagt, what I thought. Das habe ich mir ja gedacht. Yeah, right. We used the level the whole time. Wir haben natürlich die ganze Zeit mit der Wasserwaage gearbeitet. Anyway, this is the kind of guy he was. Also so war er halt. And you know, when I built the stage, und wie ich diese Bühne gebaut habe, people would say to me, haben die Leute zu mir gesagt, is this gonna hold? Wird das auch halten? And I said, you know what? You can drive a bulldozer on this stage and it will hold. Und ich habe gesagt, ich könnte einen, sag mal, Traktor, einen Bagger drüber fahren und das wird halten. I'm talking a bulldozer. Okay, ein Bagger, ja. I'm talking some little bugger. I'm talking a bulldozer. You know what a bulldozer is? What? They don't have them here, right? A bulldozer. Okay, yeah, okay. A bulldozer. You got bulldozers here? What's the problem here? No bulldozers? Bulldozer, ja. Gibt's kein anderes Wort. Bulldozer, okay. Can you play with bulldozers when you're little kids? Spielt ihr nicht damit in der Grenze? These kids are so weird here. Every kid's got to have a bulldozer. Die Kinder müssen doch solche Bulldozer haben. Buy your kids bulldozers for Christmas, please. Kinder, Bulldozer. Anyway, the whole point is. Also der Punkt ist eigentlich. Full assurance. Sicherheit. It's not going anywhere. Da bewegt sich gar nichts. Right? When we walked in here today, wie wir heute reingekommen sind. Did anybody like tiptoe in and think, is this floor going to hold? Ist da irgendjemand auf Zehenspitzen hergekommen und hat gemeint, na, wird dieser Boden noch when halten? When you got in your car today, wie du heute in dein Auto eingestiegen bist. Did you think, will my car make it to work, to church? Hast du dir da gedacht, wird mein Auto das jetzt schaffen, dass ich damit zur Gemeinde fahre? Yeah, don't answer that question. Ja, antworte jetzt nicht diese Frage. For some, maybe they didn't think it would make it. Für manche, die haben vielleicht gedacht, dass es nicht schaffen but wird. So many things in our life, aber so viele Dinge in unserem Leben, we have full assurance, da haben wir totale Gewissheit. Will the sun rise tomorrow? Wird die Sonne morgen aufgehen? Do we ever question it? Hinterfragen wir das jemals? We have full assurance that the sun's gonna rise in the morning. Wir haben volle Gewissheit, dass die Sonne in der Früh aufgehen wird. And this is what the Lord is talking about und darüber here. Spricht der Herr hier. A full assurance, eine volle Gewissheit, that we can draw near to him. Dass wir zu ihm hintreten können. And this is with a real heart. Und das ist mit einem echten Herzen. This is the real me. Das echte Ich. This is the me that God sees. Das Ich, das Gott sieht. Who I don't see, das ich selbst gar nicht sehe. Until I'm cleansed in the blood. bis ich vom Blut gereinigt bin. You are not your sin. Du bist nicht deine Sünde. You are not your sin. Du bist nicht deine Sünde. Because when we leave these bodies, denn wenn wir diese Leiber verlassen, there's no sin going with us. Da geht keine Sünde mit uns. And when we get to heaven for the first few moments, und wenn wir in den Himmel kommen in den ersten paar Momenten, and we've been raptured, we've got our new body, und wir wurden entrückt und wir haben unseren neuen Leib, or we're still in our soul body because we died before the rapture, oder wir sind noch immer in unserem Seelenleib, weil wir vor der Entrückung gestorben sind. And we're up there thinking, und wir denken, wow, Wahnsinn. You can't even sin here. You can't even sin if you wanted to here. Du kannst hier gar nicht sündigen, selbst wenn du wolltest. Free. Frei. At last. Endlich. No wicked thoughts. Keine bösen Gedanken. No stupid thoughts. Keine dummen Gedanken. No desire to do anything outside the will of God. Praise the Lord. Keinen Wunsch, irgendwas außerhalb des Willen Gottes zu tun. Preist den Herrn. Das bin ich. Finally. Endlich. But you know what? Aber wisst That's ihr was? You tonight. Das bist du heute auch. Except we're still in the body of death. Außer dass wir jetzt immer noch in diesem Leib des Todes sind. But that's not you. Aber das bist nicht du. Right? That was crucified on the cross. Das wurde am Kreuz gekreuzigt. We were co-crucified with him. Wir sind mit ihm gekreuzigt worden. That the body of death might be destroyed. Damit der Leib des Todes zerstört werden sollte. We're not who we think we are sometimes. Wir sind nicht wer wir glauben, dass wir sind. And sometimes we think, oh, this is me. Manchmal denken wir, ah, das bin ich. This is me. Das bin ich. I'll never make it. Ich werde es nie schaffen. You can't make it. I could tell you that last year. Du kannst es nicht schaffen. Das hätte ich dir schon letztes Jahr sagen können. My heart's wicked. Mein Herz ist böse. Of course it is. Everybody Natürlich. Says. Jedes Herz ist I'm such böse. A sinner. Ich bin so ein Sünder. Yes, yes, ja. We know that. Wir wissen das. I'm weak. Ich bin schwach. We know that too. Wir wissen das auch. We know all of this. Wir wissen das alles. It's all part of the natural man. Es ist alles Teil des natürlichen Menschen. Yes. Ja. And we will fail many times. Und wir werden oft fehlen. And in the book of James, James said, if anyone can control their tongue. In Jakobus Brief sagt Jakobus, wenn irgendjemand seine Zunge kontrollieren und unter Kontrolle haben kann, man. Ist ein perfekter Mensch. Because we all fail in many ways. Weil wir alle in vielen Dingen fallen. But that's not me. Aber das bin nicht ich. It's not me. I'm not my sin. Ich bin nicht meine Sünde. I'm a new creation in Christ. Ich bin eine neue Kreatur in Christus. The problem is I'm still in my old body. Das Problem ist, dass ich immer noch in meinem alten Körper bin. So with the mind I serve Christ. Also mit dem Verstand diene ich Christus. With the body the law of sin. Mit dem Leib dem Gesetz der Sünde. In Romans chapter 7. Im Römer 7. I'm not my sin. Ich bin nicht meine Sünde. I'm Christ. Ich bin Christus. Christ lives in me. Christus lebt in mir. Now watch. Jetzt schaut zu. With the real me. Mit dem echten Ich. And this is implying that I've already been cleansed through a confession of my sin. Und das gibt an, dass ich schon durch Sündenbekennung gereinigt bin. Many of us are living in the lie. Viele von uns leben in der Lüge. We're living in the projection. Wir leben in der Projektion. Something happens. Etwas ist passiert. We were in the wrong place at the wrong time. Wir waren am falschen Platz zur falschen Zeit. We were overwhelmed with some kind of libido wave or something strange. Wir sind überwältigt worden durch irgendwelche Vibrationen und irgendwas Komisches. A conflict. Irgendwas Komisches. Rats Konflikt. Came out of the cellar. Die Ratten sind aus dem Keller herausgekommen. Und ich denke, Ratten, Rats! Ratten. That's not you. Das bist nicht du. That's not. They come out, of course. Die kommen natürlich raus. But that's not you. Aber das bist nicht du. And I can come to the Lord. Und ich kann zum Herrn kommen. And if I confess my sin. Und wenn ich meine Sünden bekenne. He is faithful and just. Ist er treu und gerecht. To forgive me and cleanse me. Mir zu vergeben und mich zu reinigen. And you know what? Und wisst ihr was? That's me. Das bin ich. And I draw near to God. Und ich trete nahe zu Gott hinzu. With a real heart. Mit einem echten Herzen. With a true heart. Mit einem wahren Herzen. The real me. Dem echten Ich. Cries out, Abba, Father. Schreit hinaus, Abba, Vater. And he sees his son. Und er sieht seinen Sohn. And he sees no sin. Und er sieht keine Sünde. That's the real me. Das ist das echte Ich. And this is how Christ increases. Und so nimmt Christus zu. when we draw near to him, wenn wir ihm nahe hinzutreten, by faith he manifests himself. Durch Glauben manifestiert er sich selbst. Now I can walk into the church. Ich kann in die Gemeinde reinkommen. And I have all the habits memorized. Und ich habe alle diese Gewohnheiten auswendig gelernt. I've even learned how to raise my hand and ich habe sogar gelernt, wie ich meine Hand heben not soll. Look like I'm a Nazi. Und nicht ausschau, als wäre ich ein Nazi. Kind of turn my hand a little bit and just muss meine Hand ein bisschen Lord, you know. Drehen und den Herrn anbeten. Just worship, even you know, with the left hand a little bit. Just vielleicht mit der linken Hand. You know, you can bend the elbow a little bit. It oder looks a lot different. Oder den Ellbogen ein bisschen abbeugen. You know, and you learn and du lernst. Some people don't, and that's und fine. Manche nicht, und das ist auch okay. Everyone's got their means or their way of worshiping. Jeder hat seine eigenen Wege anzubeten. But I can come and draw near to the Lord in the old me. Aber ich kann kommen und zum Herrn nahe hinzutreten im alten Ich. Oh Lord, oh Herr, please, I need a miracle today. Ich brauche ein Wunder heute. I'm a wretched one, Lord. Oh, ich bin ein ganz ein böser Herr. Oh. Hey, confess it. Bekenne es. Confess it and get into the real you. Und steig in dein echtes Ich hinein. Get cleansed. Werde gereinigt. While you're walking in up the stairs, we should put a little sign. Während du die Stiegen heraufkommst. Wir sollten da eine Tafel hinstellen. Leave your old self here. Lass dein altes Ich hier. It says in Ephesians 4, put off the old man. Zieh den alten Mann aus. What we're going to do is we're going to build all these coat racks downstairs. Wir werden unten all diese Garderoben hier bauen. It's going to be symbolic. Das wird symbolisch sein. And it's going to have all these like dummies, you know, these mannequins, these things hanging there. Diese Schaufensterpuppen dort. Just leave your old self right there. Lass dein altes Ich einfach dort. Right? And if there's something between you and the Lord, und wenn etwas zwischen dir und dem Herrn ist, come to the Lord. Komm zum Herrn. And say, Lord, wash me. Und sag, Herr, wasche mich. I don't want to walk through those doors. Ich möchte nicht durch diese Türen gehen. In a lie. In einer Lüge. I want to draw near to you with my real heart. Ich möchte nahe zu dir hinzutreten mit meinem echten Herzen. The heart that you see. Mit dem Herzen, das du siehst. I want to draw near to you. Ich möchte dir nahe hinzutreten. Cleansed in the blood. Gereinigt im Blut. A free, pure conscience. Ein freies, reines Gewissen. Feeling wonderful. Mich wunderbar fühlen. A temple of the Holy Spirit. Ein Tempel des Heiligen Geistes. Drawing near to you. Nahe zu dir hinzutreten. And who gets the glory? Und wer bekommt die Herrlichkeit? I don't. Ich nicht. He increases. Er nimmt zu. His grace must increase. Seine Gnade muss zunehmen. And my works must decrease. Und meine Werke müssen abnehmen. His righteousness must increase. Seine Gerechtigkeit muss zunehmen. And my sense of righteousness must decrease. Und mein Sinn für Gerechtigkeit muss abnehmen. He must increase as my peace. Er muss zunehmen als mein Frieden. And I must decrease through natural peace. Und ich muss abnehmen durch natürlichen Frieden. He must increase. Er muss zunehmen. Our awareness of him must increase. Unser Bewusstsein von ihm muss zunehmen. And suddenly, und plötzlich, the word becomes so real. Wird das Wort so real. Right? And suddenly it's not the speaker. Und plötzlich ist es nicht mehr der Redner. It's the Holy Spirit speaking to the heart. Sondern der Heilige Geist, der zum Herzen spricht. The speaker must decrease. Der Redner muss abnehmen. The Lord's presence must increase. Die Gegenwart Gottes muss zunehmen. Speaking about the Lord after service must increase. Das über den Herrn sprechen nach dem Gottesdienst muss zunehmen. Speaking about the preacher after service must decrease. Das über den Redner sprechen nach dem Gottesdienst muss abnehmen. Speaking about the word über das Wort zu sprechen. After church must increase. Nach dem Gottesdienst muss zunehmen. We don't even remember who the preacher was. Wir erinnern uns gar nicht, wer gesprochen hat. I just remember the word. Ich erinnere mich nur an das Wort. I just remember that God spoke to me. Ich erinnere mich einfach, dass Gott zu mir gesprochen hat. Last week the Lord spoke to me. Letzte Woche hat der Herr zu mir gesprochen. Who is the preacher? Wer hat gepredigt? I can't remember. Ich kann mich nicht erinnern. I just know that the Lord spoke to me. Ich weiß einfach nur, dass der Herr zu mir gesprochen he hat. He must increase. Er muss zunehmen. And we draw near to him. Und wir kommen nahe zu ihm hin. By faith. Im Glauben. But he will not increase. Aber er wird nicht zunehmen. If we draw near to him. Wenn wir ihm nahe treten. In our religious old self. In unserem religiösen alten Ich. It's got to be through the blood. Es muss durch das Blut sein. Now remember when Peter was on the shore. Peter was, let's say, Jesus was preaching on the shore. Und erinnert euch, wie Jesus am Strand gepredigt hat. And it says, and they were listening to the word of God. Und es heißt, dass sie dem Wort Gottes zugehört haben. And there were so many people that the Lord looked, and there were two boats. Und da waren so viele Leute und der Herr hat geschaut und da waren zwei Boote. And the fishermen had come in, they were fixing their nets. Und die Fischer sind hereingekommen und die haben ihre Netze gerichtet. So he got into one of the boats. Also ist in eines der Boote eingestiegen. And he sat down and started preaching. Und er hat sich hingesetzt und hat angefangen zu predigen. And then he finished. Und dann hat er also aufgehört. And he said to Peter, und er sagt zu Petrus, let's go out. Gehen wir hinaus. Into the deep. In die Tiefe. And let's go fishing. Und lass uns fischen gehen. And Peter said, Lord, Master, und Petrus sagt, Herr, Meister, we have fished all night, wir haben die ganze Nacht and gefischt. We caught nothing. Und wir haben nichts gefangen. But nevertheless, at thy word, aber nichtsdestotrotz, weil du das Wort gesagt hast, we will go. Werden wir gehen. And they went out. Und sie sind hinausgefahren. They threw the nets in. Sie haben die Netze ausgeworfen. They caught so many fish, sie haben so viele Fische gefangen, that they had to call the other boat over, dass sie das andere Boot rufen mussten. And both boats almost sank. Und beide Boote sind fast versunken. Is it unbelievable? Ist das nicht unglaublich? And the Lord's in the boat. Und der Herr ist im Boot. You know, he's sitting in the back of the boat there. Der sitzt da hinten im Boot. Okay, boys, throw it over to the right side. Okay, Burschen, schmeißt es auf die rechte Seite. Yeah, right there is fine. Ja, genau da, das passt schon. And all of a sudden, like they're there. Und plötzlich sind sie da. And it's like, whoa, whoa, whoa, whoa, ho, ho, ho, and the boat's tilting like. Und das Boot neigt sich. Like, whoa! Hey, hey, come over quick, we're sinking! Kommt herüber, wir sinken schon. And then they throw half the net over. Und dann schmeißen sie das halbe Netz da hinüber. Whoa, we're gonna sink! Wir werden sinken. Literally almost both boats sank. Also beide Boote sind wirklich fast untergegangen. And the nets were ripping. Und die Netze sind schon gerissen. And they brought these fish to shore. Und sie haben diese Fische dann zum Ufer gebracht. But before they did, aber bevor sie das Peter gemacht haben, turned to the Lord. Hat Petrus sich zum Herrn gewandt. And he said, Lord, depart from me. Und er sagt, Herr, geh von mir weg. I am a sinful man. Ich bin ein sündiger Mann. And the Lord said, und der Herr sagt, don't be afraid. Hab keine Angst. I'm going to make you a fisher of men. Ich werde dich zu einem Menschenfischer machen. Well, it's about 3 years later. Und ungefähr 3 Jahre später, the Lord has been crucified. Der Herr ist schon gekreuzigt worden. He's risen from the dead. Er wurde von den Toten, er ist von den Toten auferstanden. And Peter's with the disciples. Und Petrus ist mit den Jüngern. John 21. Johannes 21. And they're sitting there in some room. Und sie sitzen da in irgendeinem Raum. Just like this again, you know. Wieder so. And Peter says, und Petrus sagt, I'm going fishing. Ich gehe jetzt fischen. I love Peter. I'm going fishing. Ich liebe Petrus. Ich gehe fischen. I'm going fishing. Ich gehe einfach fischen. The other guy, I'm going to go too. Let's just go fishing. Okay, wir kommen mit. This whole thing is so confusing. Das Ganze ist so verwirrend. He's risen, he's not risen, he's risen. I mean, ist auferstanden, ist nicht auferstanden, ist what auferstanden. Does it mean that he's risen? Was bedeutet das, dass er auferstanden ist? The Holy Spirit had not yet been given. Und der Heilige Geist ist eben noch nicht gegeben worden. So they go fishing. Also gehen sie fischen. They catch nothing. Sie fangen nichts. All night. Die ganze Nacht. And now it's morning. Und jetzt ist es schon morgen. And they're about 100 meters off the shore. Und sie sind jetzt circa 100 Meter vom Ufer weg. Then they hear this voice. Dann hören sie diese Stimme. Hey lads! Hey Burschen! Yeah. Yeah. Throw it on the right side! Werft es auf die rechte Seite. What? Was? On the right side. Auf die rechte Seite. Throw the net. Das Netz. What did he say? Was? It's some old man. He wants us to throw it on the right side. Ein alter Mann, der möchte, dass wir es auf die rechte Seite werfen. All right, let's just do it. Ja, no. Machen wir das halt. So in the water. We'll throw it on the right side. Ja, schmeißen es halt auf die rechte and Seite. And all of a sudden, boom. Plötzlich. Like, whoa! I mean, the school of fish hit this net so hard. Dieser Fischschwarm hat dieses Netz so stark, ist da so kräftig reingekommen. And John says, und Johannes sagt, it's the Lord. Es ist der Herr. It's the Lord. Es ist der Herr. And Peter jumped in the water and swam to shore. Und Petrus ist in das Wasser gesprungen und ist zum Ufer geschwommen. And they dragged all these fish to shore. Und sie haben alle diese Fische zum Ufer gezogen. And they were big. Und die waren riesig. And there was the Lord. Und da war der Herr. He was just making breakfast. Er hat Frühstück gemacht. Kind of like this. Ungefähr so. They couldn't see his face. Sie konnten sein Gesicht nicht sehen. Just making scrambled eggs, you know. Hat einfach da die Eier gekocht. Cooking fish. Und Fisch gekocht. And it says they knew it was him. Und es heißt, dass sie gewusst But haben, no dass es er war. Said anything. Aber keiner hat etwas gesagt. They were just quiet. Sie waren einfach nur ruhig. Just quiet. Einfach ruhig. Isn't that an amazing story? Ist das nicht eine unglaubliche Geschichte? How many times Wie oft is it the Lord? Ist es der Herr? When we don't know who we are. Wenn wir nicht wissen, wer wir sind. When we forget. Wenn wir vergessen, the call of God. Den Ruf Gottes. And suddenly, und plötzlich, out of nowhere, von nirgendwoher, it's the Lord. Ist es der Herr. A phone call. Ein Anruf. A song. Ein Lied. A message. Eine Botschaft. A handshake. Ein Handschütteln. And we know, und wir wissen, it's the Lord. Es ist der Herr. This is Christ. Das ist Christus. He sees our heart. Er sieht unser Herz. Peter, do you love me? Petrus, liebst du mich? Lord, you know I love you. Herr, du weißt, ich Feed liebe my dich. Lambs. Füttere meine Lämmer. Peter, do you love me? Petrus, liebst du mich? You know I love you, Lord. Du weißt, ich liebe dich, Herr. Feed my lambs. Weide meine Schafe. Feed my sheep. Simon Peter. Simon Petrus. Do you love me more than these? Liebst du mich mehr als diese? Lord. Herr. You know all things. Du weißt alles. You know that I love you. Du weißt, dass ich dich liebe. Feed my sheep, Peter. Dann weide meine Lämmer. The Petrus. Lord knows that we love him. Der Herr weiß, dass wir ihn he lieben. He knows we love him. Er weiß, dass wir ihn Because lieben. Because he sees the heart. Weil er das Herz sieht. Get washed in the blood. Werde gewaschen im Blut. Confess your sin. Bekenne deine Sünde. And draw near to the Lord. Und trete nahe zum Herrn hinzu. In the real you. Im echten du. Don't wait till we die to figure out who the real you was. Warte nicht darauf, bis du gestorben bist, um herauszufinden, wer dein echtes Ich ist. Your flesh is not going to heaven. Dein Fleisch geht nicht in den Himmel. Your sinful ways are not going to heaven. Deine sündigen Wege gehen nicht in den Himmel. Our attitudes are not going to heaven. Unsere Einstellungen gehen nicht in den Himmel. Let's live. Lass uns leben. In the real us. Im echten wir. By faith. Im Glauben. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, I thank you tonight. Vater im Himmel, ich danke dir heute. That we can draw near to you. Dass wir nahe zu dir kommen können. That teenagers can draw near to you. Dass Jugendliche nahe zu dir kommen können. That children can draw near to you. Dass Kinder nahe zu dir kommen können. And you can increase in our lives. Und du kannst zunehmen in unserem Leben. And when you increase. Und wenn du zunimmst. And your word increases. Und dein Wort zunimmt. Disciples will multiply. Dann werden sich die Jünger vervielfältigen. Maybe there's somebody here tonight, just quickly. Vielleicht ist jemand hier heute. You don't know where you would die, where you would go if you died. Du weißt nicht, wo du hingehen würdest, wenn du stirbst. Do you know? Weißt du's? Tonight, if you had a car accident. Heute Abend, wenn du einen Unfall hättest. God forbid, where would you be? Wo würdest du hingehen? With the Lord? Mit dem Herrn? God offers full assurance through Jesus. Gott bietet uns volle Zuversicht durch Jesus. Pray with me tonight. Bete mit mir. And be sure. Und sei sicher. Put your faith in Jesus Christ. Lege einfach deinen Glauben auf Jesus Christus. For the forgiveness of sins. Für die Vergebung der Sünden. Pray with me. Bete mit mir. Say, God in heaven. Sag, Gott im Himmel. Forgive me. Vergib mir. I know I'm a sinner. Ich weiß, dass ich ein Sünder bin. I always sin. Ich sündige immer. I hurt people. Ich tue Leuten weh. I hurt myself. Ich tue mir selbst weh. And cleanse me. Reinige mich. Please. Bitte. Take away this feeling of guilt. Nimm dieses Schuldgefühl weg. Give me your peace. Gib mir deinen Frieden. Receive me as your child. Nimm mich als dein Kind an. Please, I want to be a real Christian. Bitte, ich möchte ein echter Christ sein. I want to find the real me. Ich möchte das echte Ich finden. In Christ. In Christus. Just say, God, forgive me. Sag einfach, Gott, vergib mir. In Jesus' name. In Jesu Namen. And if you're here and you've prayed that prayer with me. Und wenn du hier bist und jetzt dieses Gebet gebetet hast. With every head bowed. Jedes wieder Kopf gebeugt ist. Just lift your hand for a moment. Just quickly. Deine Hand ganz kurz hoch. Up and down, just quickly. Einfach ganz kurz. Is there one person tonight? Gibt's eine Person hier? I want to receive the Lord. Ich möchte den Herrn annehmen. I want to be a Christian. Ich möchte ein Christ sein. I want to be forgiven. Ich möchte die Vergebung haben. Is there one? Gibt es einen? Just one. Nur einer. Father in heaven, we thank you for this night. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Abend. Oh Lord Jesus, we so want to see you increase in our midst more and more. O Herr, wir möchten so sehr sehen, dass du zunimmst in unserer Mitte mehr und mehr. As we exercise our faith. Während wir unseren Glauben ausüben. In your promises. In deine Verheißungen. Thank you for who you are. Danke für wer du bist. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen. Amen.